In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Ihr werdet an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf. Herzlich willkommen zu Folge 7 von Das Ferngespräch. Heute mit einem unglaublich unrasierten Alexander, nachdem wir in seinen Videos den Eindruck gewinnen konnten, dass er sich praktisch einmal täglich von jemand anders frisieren und den Bart rasieren lässt, ist das fast schon überraschend. interessante Tracht, Alexander. Grüß dich nach Nepal, glaube ich. Da bist du heute angekommen, richtig? Ja, genau. Hallo Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ja, ach, und auch wo sonst noch andere zuhören. Meine Statistiken verraten mir, dass wir von überall her Leute haben, die sich das mal reinziehen, was wir hier erzählen. Ja, ich bin heute in Nepal angekommen und habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ruhiger wird, weil Indien ist sowas von extrem. Also Indien ist einfach so anders wie alles, was ich in meinem Leben davor gesehen habe. Und Indien ist jetzt kein Land, wo ich mein Leben verbringen möchte. Aber Indien ist einfach ein Land, wo ich finde, jeder mal gewesen sein muss. Indien, das bringt dann wieder mal so richtig zurück zu den Dingen, die wirklich wichtig sind. Ja, den Leuten, die kämpfen hier um die Grundbedürfnisse. Die kämpfen darum, Essen zu haben, was zu trinken, eine Behausung zum Schlafen und eine medizinische Grundversorgung. Das heißt, medizinische Grundversorgung meine ich, dass wenn irgendwie was Krasses ist, dass man dann nicht stirbt. Also es geht hier nicht um irgendwelche kosmetischen Schönheitsthemen wie lasse ich mir jetzt den Zahn, das Loch mit einer Plastikfüllung, Keramik oder Gold füllen, ja, sondern es geht darum, macht mir jetzt den Zahn irgendjemand anständig raus, damit ich hier keine Entzündung in meinen Kiefer bekomme und nicht an einer Blutvergiftung sterbe. Also es geht hier, es ist einfach, ja, also es ist unglaublich, ja. Es bringt mich einfach richtig zurück ins Leben und ich bin so dankbar über bestimmte Dinge, die ich einfach habe aufgrund meiner Herkunft, da wo ich aufgewachsen bin, reiner Zufall eigentlich, ja. Und da bin ich dankbar, dass ich so leben darf. Wow, erst krasse Worte. Ja, von der letzten Folge, wo wir dich in eine Party bei Goa verabschiedet haben, zu jetzt, sind ja 12 Tage vergangen. Ja. Und klingt nach einer anderen Seite von Indien, die du da erlebt hast in der Zeit. Wo warst du denn jetzt überall? Also von Goa weg, was waren denn deine Stationen? Also ich bin von Goa, bin ich nach Neu-Delhi geflogen. Dort habe ich mich dann einer Reisegruppe angeschlossen, die ich schon im Vorhinein gebucht habe. Dann kam Pushkar, Jaipur, Agra, Varanasi und jetzt bin ich heute in Lumbini in Nepal angekommen. Und die Städte davor waren alle in Indien eben. Es ist ein sehr, wie gesagt, ich habe mich einer Reisegruppe angeschlossen, weil ich so ein bisschen Angst hatte vor Indien, weil das doch einfach anders ist. Und ich dachte, dass es gut ist, wenn ich einen Guide habe. Allerdings war es total blöd, weil ich diese Reisegruppe erst am Ende von meinem Indienaufenthalt habe. Eigentlich wäre es geschickt gewesen, wenn ich die am Anfang hätte. Und jetzt ist es so, dass ich die Erfahrung von Indien alleine schon habe und mich jetzt diese Reisegruppe anschließe und mir denke, eigentlich brauche ich die gar nicht. Ja, das kann ich auch alles sehr gut alleine, ja. Der Vorteil ist natürlich, dass man sehr intensiv und dicht reingepresst bekommt, also die wirklichen Highlights, ja. Okay. Das heißt, diese Reisegruppe hast du von Deutschland aus noch gebucht gehabt oder hast du die jetzt hier bei dir vor Ort gebucht? Die habe ich von Deutschland aus gebucht, ja. Okay. Und würdest du jetzt jemanden, der jetzt darüber nachdenkt, eine Indienreise zu machen, würdest du ihm eher zu oder abraten? Also erstmal muss man das sehr klar trennen zwischen Frauen und Männern. Ein Mann kann aus meiner Sicht sehr bedenkenlos nach Indien reisen und sich dort auch frei bewegen, ohne dass er Angst haben muss um sein Leben. Bei Frauen sieht es ein bisschen anders aus. Also Frauen werden, also unsere Mädels in der Reisegruppe, sobald die alleine auf der Straße sind, werden die angequatscht. Und selbst wenn sie sagen, sie wollen sich jetzt nicht unterhalten, dann werden sie trotzdem weiter zugetextet. Und unsere Mädels, die fühlen sich auch sehr unwohl in dieser Reisegruppe, wenn sie alleine sind. Also als Frau, wenn man nicht wirklich sehr tough ist, würde ich es empfehlen, in eine Reisegruppe zu gehen. Oder in Begleitung eines Mannes. Ja. Und bei Männer wirklich alleine und wenn man ein bisschen mehr Komfort haben möchte, dann halt in einer Reisegruppe. Da ist dann alles schon ein bisschen vorgekaut, kriegt man Informationen zu den Highlights und die Transfers sind sehr gut organisiert. Jetzt zum Beispiel der Übergang von Indien nach Nepal ist so ein bisschen tricky. Da kann man nicht einfach mit dem Zug oder mit dem Bus fahren, sondern muss dann eben sich mit dem Jeep dorthin fahren lassen über Stock und Stein und Schotterpiste. Mhm. Und das muss man dann eben vor Ort organisieren. Ja, da darf man halt dann keine Berührungsängste zu Einheimischen haben, muss so ein bisschen Gefühl haben, hauen sie mich jetzt übers Ohr, und man muss auch man muss gut verhandeln können, ja, weil die Inder, das ist was mich sehr stört in Indien, man wird einfach als Cash Cow gesehen, das heißt, die sehen einen mit einer weißen Hautfarbe und die wollen einfach das maximale Geld aus jedem Touristen rausziehen. Das heißt, man wird circa 50 Mal am Tag angesprochen. Entweder sind es Leute, die betteln, oder manchmal machen sie es auch sehr geschickt. Das heißt, es kommt einer an und sagt, er wäre indischer Student und möchte sein Englisch aufbessern und sein Name ist dann Rashid und wie heißt du denn und wo kommst du her, aus Deutschland, und schon ist man im Gespräch drin eigentlich, und dann sage ich zu ihm, ich will aber wirklich nichts kaufen, ja, macht er keine Illusionen. Dann sagt er, nee, er will mir gar nichts verkaufen und so weiter, er macht es nur für sein Karma, weil aus seiner Sicht ist es ganz wichtig, dass er Leuten was gibt und dann bekommt er auch selber was zurück, und das ist sein Glaube und deshalb will er mir helfen. Und denke ich mir, okay, cool, ja. Und dann sagt er, ja, er kann mich jetzt erstmal zum Tourismusbüro bringen, und die geben mir dann eine Karte, dann kriege ich einen besseren Überblick. Und denke ich mir, boah, cool, gehe ich mit, und dann unterhalte ich mich ganz nett mit ihm. Und dann am Schluss finde ich mich halt dann doch wieder in einem privaten Reisebüro, die mir dann irgendwelche Touren verkaufen wollen, ja. Und er bekommt dann eine Provision. Also die machen das dann, also nicht auf eine ganz plumpe Art. Es gibt natürlich Leute, die machen es auf eine plumpe Art, aber es gibt auch Leute, die machen es ganz geschickt. Oder sie ziehen, sagen dann, der Rashid hat dann zu mir gesagt, du solltest dir die Kleidung von einem Heimischen anziehen. Ja, dann kriegst du mehr Respekt und so weiter. Denke ich mir, hat er recht. Und dann nimmt er mich in so einen Laden rein, wo er natürlich auch wieder Provision bekommt. Ja, also es ist immer so ein fader Beigeschmack dabei, und das, ich habe da Grundsatz kein Problem damit, aber das ist einfach dieses Massive, ja, das hört einfach nicht mehr auf. Es ist ständig jemand an einem dran, der einen an der Hand nimmt, an der Hand zupft, der einen anspricht, where are you from und how are you und my name is bla bla bla, und das geht einem einfach auf den Nerv, ja. Ist das dann überall so, oder sind das nur die Touri-Ecken? Es sind die größeren Städte wahrscheinlich, ja. Ja, ich glaube, in den kleineren Städten ist es nicht so, oder auf den Dörfern. Aber in den großen Städten ist es wirklich schlimm. Was meinst du, wie das wohl im Umkehrschluss ist, wenn du, also ich frage mich gerade, wie das wohl vom Erleben her ist, wenn man als erkennbarer Asiate durch Deutschland läuft oder so. Weil ich schätze mal, der Berufsstand der Touri-Ausbeuter, nennen wir es mal ganz, ganz provokant so, den gibt's wahrscheinlich bei uns auch. Der spricht uns noch nie an, weil wir erkennbar Einheimische sind. Aber nicht so penetrant. Ich glaube, ja, das ist vielleicht auch irgendwie oberflächlich jetzt so, aber ich habe das Gefühl, dass in Deutschland würde jemand herkommen und die Hand aufhalten, aber er läuft nicht eine Viertelstunde neben dir her. Okay. Also in Indien kann es dir passieren, dass jemand wirklich eine Viertelstunde neben dir herläuft. Vor allem, also die Frauen werden gar nicht mehr in Ruhe gelassen. Also da hilft's dann auch, wenn dann, ich bin ja öfters mal dazwischen gegangen, einfach, und habe denen dann sehr deutlich gesagt, ob sie es nicht kapieren, dass sie nichts kaufen möchte. Und dann gehen sie auch, wenn das ein Mann sagt. Aber wenn das eine Frau sagt, dann hilft es irgendwie in Indien nicht so. Okay. Lass uns mal auf deine Tour nochmal zurückkommen. Goa Party, War die so rauschend, wie man sie von Goa erwähnt, erwartet? Ja, also das war, ja, war sehr witzig. Ja, es waren sehr viele Ausländer da, also sehr viele Russen auch, ja, die es da richtig krachen lassen. Und es war witzig, ja, es war witzig, aber ja, wir waren nicht so lange. Wir waren nicht so lange unterwegs. Ja. Okay. Ich meine, du bist ja erst Mitternacht von mir weggekommen, von daher so ein paar Stunden werdet ihr ja schon weg gewesen sein. Ja, ich glaube, 4 war es schon, ja. Also war es auch nicht so wenig, ja, stimmt, hast auch unterwegs. Okay, und dann war von Goa aus, bist du dann eigentlich da noch geblieben oder bist du von da aus dann zeitnah weiter? Ich bin da zeitnah weiter. Ich habe dann einen Anschlussflug gebucht und in Deutschland im Reisebüro hat man mir noch gesagt, ja, die Inlandsflüge sind sehr billig, kriegst du für 25 Euro. Und dann war ich in Indien und habe dann mal so rumgeschaut im Internet und habe mich dann auch mit den Einheimischen unterhalten, was für eine Fluglinie ich am besten fliegen sollte. Und der günstigste war dann SpiceJet, hieß der. Aber es war, blöderweise hat vor ein paar Wochen hat die Regierung die Kerosinsteuer erhöht, einfach verdreifacht, von heute auf morgen oder verdoppelt, keine Ahnung. Und mein Ticket hat dann doch über 100 Euro, glaube ich, gekostet, 120, 130. SpiceJet. Ja, ich fand's auch total witzig, ja. Aber da gab's schon Sitzplätze, oder? Ja, ja, wobei, was interessant war, ich habe dann natürlich irgendwie ein anständiges Lunch erwartet, aber das Essen und die Getränke musste man sich dort an Bord kaufen. Also das heißt, man hat dann eben für, keine Ahnung, 2 Euro sich dann Getränk kaufen müssen. Also die waren nicht umsonst, die Getränke. Okay. Vielleicht dann ging's nach Delhi, glaube ich, oder? Genau, richtig, ja. Und die ist auch eine Riesenstadt, ähnlich wie Mumbai. Ich habe das Gefühl gehabt, ein bisschen aufgeräumter, weil es natürlich auch die Hauptstadt ist. Und ein Teil davon, ja, also chaotisch, ja, auch wieder sehr chaotisch, ja. Es ist einfach ganz anders, wie man sich das in Deutschland vorstellen muss. Es gibt da zum Beispiel keine Mülleimer, ja, sondern die Leute werfen einfach ihren ganzen Dreck, was sie haben, auf die Straße. Und wenn sie auf der Straße irgendwas arbeiten, wenn sie zum Beispiel Hühnchen zerlegen und die Federn da rupfen, dann werfen die einfach alles auf die Straße. Alle Abfälle werden auf die Straße geworfen. Und die einzige Müllwiederverwertung sind dann die Kühe. Die Kühe sind heilig in Indien. Auch Schweine dürfen, glaube ich, werden auch nicht gegessen. Und die laufen überall auf der Straße herum. Also Kühe, Schweine, Affen, Hunde, Katzen und die fressen dann also den grünen Müll auf und zum Teil auch Plastik wahrscheinlich, ja, also das ist einfach krass, ja. Und also dieser Lärm, dieser Gestank, auch wirklich auch dieser süßliche Uringeruch, weil die Männer dann überall hinpinkeln und manchmal auch größere Geschäfte machen. Es gibt da auch keine Restaurants, wo man reingehen kann und auf die Toilette gehen kann. Also das gibt's da einfach nicht, sondern die Leute verkaufen das meiste auf der Straße und die Restaurants sind eigentlich eher so, das gibt's ganz selten mal. Und die Toiletten dort sind auch, wie auch beim letzten Mal schon beschrieben, entsprechend nicht dem Standard, wie wir es von Deutschland haben. Also ja, lass uns nicht ins Detail gehen. Wir gehen nicht ins Detail. Also wie lange warst du dann in Delhi und was waren dann so die High- und Lowlights, die du da raus mitgenommen hast? Also ein Highlight war ein Observatorium, das ich dort gesehen habe. Ich war, glaube ich, 5 Tage dort. Und dieses Observatorium diente eben dazu, bestimmte Sonnenstände, Sternbilder und so weiter zu transformieren in Uhrzeit und geometrische Figuren. Sprich, dass man eben Vermessungen machen konnte und eben auch die Uhrzeit auf 20 Sekunden, glaube ich, genau bestimmen konnte. Rein mit Geometrie von Sonne, Mond, Sterne und so weiter. Und das ist eben ein Bauwerk, das sehr, sieht eigentlich aus wie ein Kunstwerk, wie eine Skulptur. Und es ist wirklich sehr interessant. Also das hat mich sehr begeistert. Waren denn in Delhi die Leute, die du dort erlebt hast und getroffen hast, gefühlt anders als zum Beispiel in Mumbai? Weil es ist ja schon eine ziemliche Distanz. Nee, das war ziemlich ähnlich. Das sind halt 2 Riesenstädte. Also Mumbai ist, glaube ich, sogar die größte Stadt der Welt, oder? Über 20 Millionen Einwohner, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Bin mir nicht ganz sicher. sieht man da im Straßenbild als, ich sag mal, unbedarfter Touri, fallen dir da Dinge auf wie das Kastensystem? Kannst du Leute unterscheiden nach Herkunft und Rang oder ist das eine Masse von Menschen, die da rumlaufen? Es gibt sehr traditionell gekleidete und eher westlich gekleidete, sage ich mal, ja. Sie haben natürlich viele diesen Punkt auf der Stirn, der dieses, das bekommt man nach dieser Messe, nach so einer Zeremonie bekommt man dann diesen Punkt. Oder die Frauen haben dann eben diese am Haaransatz, diesen roten Streifen oder bunten Streifen, der eben signalisiert, dass die Frau verheiratet ist. Mhm. Und ja, also so nee, die unterschiedlichen Kasten habe ich jetzt nicht so rausgesehen, nee. Aber man sieht einfach unglaublich viele arme Leute, ja. Und so, und alle, ja, weil eben auch so viel dreckig ist, haben die Leute auch dann zum Teil dreckige Kleidung an. Was ist dann in Indien so ein Statussymbol? Also was ist das Äquivalent zum 3er BMW in Dubai, sage ich schon, in Delhi? Zähne vielleicht? Dass man erstens noch alle Zähne hat oder künstliche Zähne drin und die nicht verfärbt sind. Das, ja. Dass man einfach körperlich unversehrt ist, dass man gut genährt ist, dass man anständige Kleidung anhat. Also man sieht hier auch viele Menschen, die einfach die körperliche Invaliden sind, die irgendwie denen eine Hand fehlt, denen ein Bein fehlt oder die irgendwie, ja, ich glaube, da ist schon sehr viel, wenn man einfach sich das leisten kann, einfach gesund zu sein. Das ist dann harter Tobak zu beobachten, ja. Und vor allem, wenn die dann auch alle zu einem herkommen. Also du musst dir wirklich vorstellen, dass 50 Leute am Tag zu dir herkommen und sagen, die eine Hand aufhalten und du siehst, dem geht's echt nicht gut. Oder einem Kind, einem kleinen 8-jährigen Kind dreckige Klamotten an und sagt, ich habe Hunger, gib mir was. Und ich kann nicht ganz Indien ernähren, ja. Und irgendwann mal musst du da auch einen Schlussstrich ziehen und sagen, das geht jetzt nicht mehr. Und das ist schon hart, wenn du dich dann da wegdrehst. Aber wie ist denn der Vergleich zu dem Slum, den du in Südafrika besucht hast? Weil das war ja einer deiner ersten Stops, war ja in Johannesburg in diesem armen Viertel. Ja. Kann man da einen Vergleich ziehen? Afrika war sauberer, viel sauberer. Da habe ich nicht so diesen Müll wahrgenommen. War organisierter. Also das würde man gar nicht glauben, ja, wenn man das so hört, ja. Nee, ich würde wirklich sagen, das war zivilisierter, das war aufgeräumter, mehr System. Die Leute waren nicht so arm. Mhm. Ja, würde ich schon so sagen. Rein gefühlt. Weiß nicht, was die Zahlen da widerspiegeln, wenn man jetzt mal das wirklich irgendwie neutral vergleichen würde. Dann bist du von Delhi nach Pushkar und hattest eine Begegnung der besonderen Art. Genau, in Pushkar haben wir uns dann, sind wir auf Kamelen geritten und ja, haben dann uns von Indern dann noch was vortanzen lassen und haben das einheimische Essen gegessen. Es war so ein bisschen es war erstens sehr teuer. Also bei dieser Tour ist immer, es gibt Sachen, die sind included und andere Sachen sind optional, ja, und diese optionalen Dinge, die muss man dann immer zusätzlich bezahlen und ich habe so das Gefühl, dass wir da auch abgezockt werden, ja. Also die machen da richtig Kohle dann auch mit uns, dass das Letzte aus uns rausziehen. Ja, die Tour war an sich, ich habe das gar nicht so genau durchgelesen, aber ich habe gedacht, dass da mehr inkludiert ist und ich bin so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich denke, die kriegen dann auch überall Provision. Ähnlich wie der Rashid, der mich dann eben zum Reisebüro geführt hat oder dann zu diesem Laden. Und wenn der uns in ein Restaurant führt, dann nehme ich mal an, dass der auch eine Provision vom Restaurant bekommt. Oder wenn wir auf Kamelen reiten, dann kriegt er eben von dem Kamelreiten von dieser Familie dann halt auch noch Geld. Wie viel kostet denn sowas eigentlich? Also wir hatten ja schon mal das Thema Kosten für deinen World Trip und du hast ja zumindest mal auf deinem Telefon mitprotokolliert, was deine Ausgaben sind. Da wäre jetzt direkt so die Anschlussfrage, was ist denn dein Tagesbudget im Moment gerade und wie viel kostet so eine Reisegruppe, die du ja noch von Deutschland ausgebucht hast? Also diese Reisegruppe 15 Tage inklusive Übernachtungen und ein paar Sachen sind inkludiert. Also Übernachtungen, die ganzen Transfers sind inkludiert und dann gibt es einmal so Eintritte wie ins Taj Mahal zum Beispiel. Die sind inkludiert. Aber Kamelreiten oder Frühstück, Mittagessen, Abendessen ist nicht inkludiert. Und das hat es für 15 Tage 900 Euro gekostet. Was ich im Nachhinein zu viel finde. Ich habe es aber ehrlich gesagt, ich war auch ein bisschen zu blöd und habe mir das nicht genau selbst durchgelesen und nicht intensiv genug durchgelesen, dieses Itinerary. Wie war denn vor der Reisegruppe dein Tagessatz? Also so der Vergleich zwischen Südafrika und Indien ist da natürlich interessant. Weißt du das? Hast du das weiter gemonitort? Ja, ich muss es vielleicht nochmal genauer ausrechnen. Also ich habe circa, ich würde sagen, also die ersten Tage in Indien, inklusive diesem einen Flug, Übernachtungen, Essen, also alles drum und dran, waren circa 30 bis 35 Euro. Das geht sicher auch noch günstiger. Ich habe jetzt eher hochpreisig gegessen und geschlafen, würde ich mal sagen. Okay. Also man kann das sicher nochmal 5 oder vielleicht auch 10 Euro am Tag abziehen, wenn man wirklich ein bisschen härter drauf ist. Was hat dich denn nach Pushkar gebracht? Also du wirst ja da nicht hingeflogen sein, nur um Kamel zu reiten. Nee, in Delhi habe ich mich dann dieser Reisegruppe angeschlossen und die hat uns dann mit Transfer über Zug, Bus, Jeep und so weiter dann nach Pushkar oder anderen gebracht, ja. Und Pushkar gibt es einen ganz wichtigen Tempel, der ist mini klein, aber er ist eben sehr wichtig für die Inder, weil es eben, glaube ich, dieser Tempel der Fruchtbarkeit ist. Und die Inder haben ja, das ist ganz interessant, die haben Millionen von Göttern, die sie anbeten, diese Hinduisten. Also die kennen die auch alle gar nicht. Also das sind Millionen, wirklich. Und das ist eben einer der wichtigsten. Und den haben wir uns angeschaut, ja, und dann eben diese Kamelreittour gemacht. Und das kam, ja, was mich ein bisschen enttäuscht bei dieser Reisegruppe ist eben, ich hätte mal erwartet, dass er uns Plätze zeigt, die man als Tourist nicht sieht. Das heißt, dass wir auf der Straße essen, dass wir wirklich mal auf eine Party von Indern gehen und solche Dinge eben. Und wir kriegen eben diese Highlights präsentiert und dieses Kamelreiten, das war eben auch ganz nett, aber da war dann so eine Tanzgruppe da, die dann uns was vorgetanzt haben, aber die machen das eben halt, um die Touristen zu belustigen und nicht aus sich selbst raus. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ja. Kannst du dann aus dieser Gruppe ausbrechen oder ist da der Plan so eng, dass da eigentlich kein Links- und Rechts-Abbiegen ist? Ja, ich denke mal halt, ich bin die ganze Zeit alleine und ich denke jetzt ziehe ich das durch, diese Gruppe, 15 Tage. Was sind 15 Tage in einem Jahr? Wie viele Leute sind das überhaupt? Es sind 16 Leute plus ein Guide. Und wo sind die alle her? Überall her, das ist ganz interessant. Also Australien, England, Schottland, Norwegen, Dänemark, also wirklich von allen Ecken der Welt. Dann ging es von Pushkar weiter nach, wie spricht man das eigentlich aus? Jaipur? Ich glaube Jaipur. Jaipur, ja, war auch ganz interessant, ist jetzt vielleicht nicht so, also wir haben ein sehr interessantes Fort angeschaut. Also es ist ja total interessant. Die Inder, die waren ja früher mal die totale Hochkultur. Ja, die haben Paläste gehabt, die haben ein Reichtum gehabt ohne Ende. Und dann kamen eben die Engländer, dann kamen die Mongolen, die Portugieser, die haben alles niedergemetzelt, haben dort die ganzen Reichtümer mitgenommen. Ja, und jetzt sind die Inder eben einfach um 500 Jahre zurückgeworfen worden. Ja, gefühlt, sage ich mal irgendwie. Und das ist irgendwie schon krass, ja, dass ein anderer einfach so einfällt und alles kaputt macht. Und das habe ich eben dort gesehen, dass wenn man dieses Fort sieht, diese Verteidigungsanlagen, da sieht man erstmal, was für ein Reichtum damals eben da gewesen sein muss. Das fand ich cool. Und dann haben wir eben noch Lassi getrunken und Tee getrunken und solche Dinge gemacht, dieses indische Leben genossen. Was ist denn so typisches indisches Leben? Wie muss ich mir das vorstellen? Was hat dich davon vielleicht auch überrascht? Also die trinken alle diesen Chai, die trinken keinen Alkohol oder fast keinen Alkohol. Es gibt da kein Restaurant oder die meisten Restaurants haben zum Beispiel keinen Alkoholverkauf. Sondern die trinken dann immer Tee. Die sitzen auf der Straße und trinken Tee, diesen Chai. Aber das ist ein anderer Tee, wie wir den kennen, ja. Und zwar ist es die Basis ist Schwarztee, dann kommt dazu Milch, Zucker und Gewürze. Und wenn es dann eine Gewürzmischung ist, dann sagt man immer Masala. Also man trinkt Chai Masala oder so. Also es das heißt einfach Mischung, Masala. Das gibt's auch bei den Curries. Das ist dann immer Masala. Alles ist hier Masala. Also immer was gemischt ist. Und dann kommt dann irgendwie Kardamom dazu, es kommt Ingwer dazu. Und es gibt dann eine Mischung, die unglaublich super schmeckt. Also wenn ich zurück nach Deutschland komme, dann muss ich mal so ein Chai machen. Müssen wir mal aus dem Internet runterladen, wie das funktioniert. Und das machen die dann eben auf der Straße, haben die dann eben offenes Feuer und dann ist da so ein Wasserkessel und dann, also es sieht nicht sehr appetitlich aus, ja. Das ist dann, da wird dann alles mögliche reingeworfen und ich bin dann halt immer froh, dass es dann kocht, ja. Und wenn es kocht, dann denke ich mir, okay, es ist sicher. Und je nachdem, ob es zum Beispiel kalt ist oder warm ist, machen die unterschiedliche Mischungen. Wenn es den Leuten zum Beispiel kalt ist, dann kommt eben dieser Ingwer rein, der den Körper aufheizt. Oder wenn es am Morgen ist, dann ist der Schwarztee zieht ein bisschen länger und am Abend ein bisschen kürzer, dass eben dann das nicht so, dass es dann erfrischender ist oder anregender ist für den Körper. Und das ist also so eine richtige Kultur. Das ist echt cool. Und eben auch diese Lassis. Also diese Lassis, das sind ist ein Joghurt mit irgendeiner Frucht. Schmeckt so ein bisschen wie Actimel. Kennst du Actimel? Ich kenne Actimel. Ich kenne auch Lassi. Also vom Inder hier ums Eck halt, aber ja, und prinzipiell. Das ist grandios. Und es gibt diese neuen Lassi-Shops, die verkaufen das dann irgendwie im Plastikkübel. Aber original geht es nämlich mit Einweg-Tonkrügchen. Also die töpfern Einweg und dann trinkt man da draus und dann wirft man es weg. Das ist das Original. Das finde ich eigentlich total cool. Das liegt dann da auf der Straße. Ja, meistens haben die dann so eine Regentonne vorm Shop, wo man das dann reinwirft. Und irgendwann warst du dann in Agra. Ja, Hammer, Hammer, Hammer. In Agra ist das Taj Mahal. Und das ist eins der Weltwunder. Das 7 Weltwunder ist, glaube ich, sogar Nummer 1 der Weltwunder. Wenn man da irgendwie, wie auch immer die Leute dann ein Ranking machen. Ich habe jetzt gerade einfach mal Taj Mahal und Weltwunder eingetippt, damit ich es mal vor die Nase bekomme. Übrigens, 7 Weltwunder ist ja so ein Ding, ich weiß nicht, ob du das hinbekommst, aber ich krieg die nie aufgezählt. Ich weiß nur eins, dass da das Machu Picchu noch eins ist in Peru. Und das werde ich mir auch anschauen. Das gerade auf meiner Reise werde ich mindestens zwei Weltwunder ansehen. Ich glaube, die Pyramiden gehören nicht dazu. Also ich habe hier, warte mal, die 7 Weltwunder der Antike waren die hängenden Gärten zu Babylon, also die hängenden Gärten der Semiramis. Dann zweitens der Koloss von Rhodos, dann das Grab des König Mausolos. Dann haben wir den Leuchtturm auf der Insel Pharos. 5 ist die Pyramiden von Gizeh. Dann Nummer 6 wäre der Tempel der Artemis. Und dann hätten wir noch die Zeus-Statue von Olympia. Das sind die antiken 7 Weltwunder. Taj Mahal irgendwie nicht dabei gewesen. Dann hätten wir The New 7 Wonders of the World. Ja, Mitte der 2000er wurde das wohl erwählt. Und das waren dann Maya-Ruinen, nämlich, ich versuche gar nicht die auszusprechen, auf der Halbinsel Yucatan, dann die chinesische Mauer, dann hätten wir noch die Christusstatue in Rio, das Kolosseum, Machu Picchu, Petra, das ist diese Felsenstadt in Jordanien, und das Taj Mahal. Das heißt, du bist eigentlich bei diesem neumodischen Zeugs gewesen. Aber es ist auf jeden Fall ein Wunder, dieses Ding, oder? Das ist halt echt der Wahnsinn. Also dieser weiße Marmor, der schaut so aus ein bisschen wie das ist auch so glatt poliert, wie das Innere von einer Muschel, ja. Also so ganz fein und edel, ja. Und die Story dahinter ist auch der Wahnsinn, ja. Also ich mal in Kurzform vielleicht. Es ist ja so, dass dieser König, der hatte 3 Frauen und seine dritte Frau, in die war er megamäßig verknallt. Und die hatte 13 oder 14 Kinder. Und beim letzten Kind auf jeden Fall ist er dann gestorben. Und weil der König so verliebt war, ist er von einem Tag auf den anderen Tag ergraut. Graue Haare bekommen, sagt man. Und er hat sich dann gedacht, er macht das größte Mausoleum für seine Frau. Also es ist praktisch eine Grabstätte für seine Frau, dieses Taj Mahal. Und das Schönste, das die Welt je gesehen hat. Hat dann ein Jahr lang geplant und das Ding dann angefangen zu bauen. Und weil es so viel Geld gekostet hat, war das irgendwann mal so ein bisschen kritisch hinterfragt im Volk. Und sein drittgeborener Sohn, der extrem machtgeil war, der hat dann da Lunte gerochen, hat seine zwei älteren Brüder um die Ecke gebracht, ermordet und dann seinen Vater ins Gefängnis sperren lassen und hat dann selber den Thron bestiegen. Und sein Vater war dann gegenüber von dem Taj Mahal im Gefängnis, hat eine Zelle gehabt, direkt mit Blick auf das Taj Mahal. Und sein letzter Wunsch war eben, dass er dann dort, wenn er mal sterben sollte, dann neben seiner Frau begraben wird. Und da liegt er jetzt. Und weil sein Sohn eben keine Ahnung von Architektur hatte, hat er ihn da irgendwie hingelegt, ja. Und das Taj Mahal ist komplett symmetrisch von jeder Seite aus, ja. Alle Gärten sind symmetrisch ausgerichtet. Das ist so eine perfekte Symmetrie, ja. Und nur er liegt eben nicht symmetrisch da drin, ja, weil der Sohn halt nicht kapiert hat, wo er jetzt da zu liegen hat, ja, was da das Wichtige dran ist. Ja. Und was ich auch total, ich bin dann da auf der Bank gesessen und ich bin einfach nur da gesessen und habe dieses Ding auf mich wirken lassen. Und dann habe ich zurückgedacht an mein Architekturstudium. Ja, unsere Professoren haben uns gebrainwashed, dass wir Bauhausstil zu folgen haben. Ja, dass nur Flachdächer toll sind, dass kubische Formen toll sind und dass Symmetrie langweilig ist und spannungslos ist. Das heißt, Symmetrie war bei uns im Studium eigentlich nahezu verboten. Genauso wie irgendwas anderes als ein Flachdach. Und jetzt komme ich dahin, ja, es ist mir schon öfters passiert, ja, bei symmetrischen Bauwerken oder die kein Flachdach hatten, dass ich die toll fand. Aber jetzt komme ich ins Taj Mahal und sehe, diese Symmetrie ist irgendwie schon fast göttlich, ja, so perfekt ist die. Und du sitzt einfach nur da und das Ding, das beeindruckt dich. Und es ist so unglaublich zeitlos. Und dann habe ich mir gedacht, hey, liebe Professoren, ihr habt da nicht alles verstanden, ja. Es gibt nicht nur eine Wahrheit. Es gibt ganz viele Wahrheiten und jeder muss die für sich rausfinden. Und gebt mal den Studenten da ein bisschen mehr Freiheit. Ja, man muss seinen eigenen Weg da finden. In der Architektursprache jetzt, ja. Und das habe ich da gesehen. Und das ist mir da so in den Kopf reingeflogen. Und dann bin ich da gesessen, wirklich so und ach, das war so wie eine Kirche fast, ja, kam ich mir vor, ja. Das war so ein richtiger meditativer Moment, ja. Hätte ich auch gerne jemanden neben mir gehabt, den ich irgendwie, der mir nahe steht, wo ich einfach diesen Moment teilen kann. Da habe ich mich vielleicht das erste Mal so ein bisschen einsam gefühlt, ja. Der hätte auch gar nicht reden müssen, sondern einfach jemand neben mir, der das Ding auch anschaut, ja. Und man sitzt dann nebeneinander und schaut einfach gemeinsam so ein Ding an, ja. Also das, ja. Das war mal so ein kurzer Augenblick, wo ich mir gedacht habe, jetzt wäre schön, wenn jemand da wäre. Das war Agra, Taj Mahal. Muss man gesehen haben, ist der Wahnsinn. Wirklich. Kommt auf meine Muss-ich-gesehen-haben-Liste ganz weit oben rauf. Speziell nach der Schilderung. Ich werde dann versuchen, allerdings mit der Liebsten dort zu sein, weil es scheint mir ein sehr romantischer Platz zu sein auch. Von Agra ging's. Genau, und dann von Agra ging's weiter nach Varanasi. Und Varanasi, wenn du dann mal in Agra bist, dann musst du auch unbedingt nach Varanasi. Weil Varanasi ist auch ein Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Also Varanasi ist so die heilige Stadt Indiens. Es ist, glaube ich, eine der ältesten Städte der Welt. Und die Inder gehen dahin, um zu sterben eigentlich. Also so ein Inder, so ein Durchschnittsinder, das soll jetzt nicht abwertend klingen halt. Oder viele Inder wünschen sich, dass sie in Agra verbrannt werden. Es gibt da so offene Krematorien und pro Mensch werden dazu ca. 800 Pfund Holz benötigt und ein paar Autoreifen, damit es besser brennt. Und es passiert also absolut offen direkt am Wasser. Die Menschen werden auf einer Bahre auf diesen Scheiterhaufen draufgelegt, nur bedeckt durch durch ein Seidentuch, durch ein geschmücktes Seidentuch und dann werden die da eben verbrannt und werden dann praktisch in das nächste Leben dann so geschickt. Kann man das sehen? Also du als Turi, siehst du diese Brandstellen oder ist das privat abgeschottet? Nee, das ist absolut offen. Also in Indien ist wirklich eine Stadt, wo alles sichtbar ist. Also man sieht, wie die Leute auf die Toilette gehen, man sieht in die Läden rein, es ist alles sichtbar, ja. Eine Freundin oder eine hier eine in der Gruppe hat gesagt, nothing is hidden in India. Und es stimmt auch, ja. Also es wird nichts versteckt, ja. Und das ist ganz anders wie in Deutschland, ja. In Deutschland muss irgendwie das dicke Auto vorm Haus stehen, ja. Aber wie es dann innen drin ausschaut, das ist dann egal, ja. Okay, das ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt. Ja, auf jeden Fall, da ist alles sichtbar. Man kann, wir sind da auch dran vorbeigelaufen und wir haben bewusst keine Fotos gemacht oder sowas, weil es eben sehr intimer Moment ist. Ja, wir sind einfach nur dran vorbeigelaufen und man sieht es dann eben, wie dann eben so eine Leiche da am Boden liegt, wo das gerade vorbereitet wird. Und das ist 24 Stunden jeden Tag im Jahr. Also wird das Tuschur werden an drei Brandstellen, glaube ich, werden die Leute verbrannt. Man muss sich das auch mal vorstellen mit der Umweltverschmutzung, mit als Holz alleine schon und dann eben auch noch die Autoreifen. Ja, das ist total krass. Also es hat mich total ja mitgenommen oder halt berührt. Ja, und aber was auch ganz interessant ist, dass eben nicht alle verbrannt werden dürfen, sondern es gibt da Ausnahmen, zum Beispiel Schwangere, Kinder, Priester und Menschen, die von der Schlange gebissen wurden, die dürfen nicht verbrannt werden. Ja, ich klammer der Schlange noch rum, kennst du irgendeinen Hintergrund dazu, warum gerade Menschen, die von der Schlange gebissen wurden, nicht verbrannt werden dürfen? Ja, das hat sich auch eine mystische, ja, das ist eine Vergiftung, ich glaube, also es geht noch weiter, diese Geschichte. Und die Menschen werden dann eben, die nicht verbrannt werden, die werden dann auf eine Holzplanke gelegt. Und diese Holzplanke wird dann eben in diesen Fluss zum Schwimmen dann gegeben. Und die Menschen treiben dann eben praktisch flussabwärts in der Hoffnung, dass es eben flussabwärts irgendwie einen Heiligen gibt oder einen Priester oder was auch immer, der diese Menschen dann wieder zum Leben erwecken kann. Und vermutlich ist es so, wenn jemand von der Schlange gebissen worden ist, dass dann eben der Heilige dann das Entgegengift hat oder das Blut raussaugt oder wie auch immer. So könnte ich mir das vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Und weil eben bisher vermutlich kein Heiliger da war, der die ganzen Leute wieder zum Leben erweckt hat, kentern dann natürlich die ganzen Holzplanken, ja, und die Leichen, die kommen dann ins Wasser und werden dann halt von den Fischen aufgefressen und vermodern dann da eben, ja. Und wenn man da eben diesen Fluss runterläuft, dann kann es durchaus sein, dass man Wasserleichen begegnet. Mir ist jetzt keine begegnet, sondern nur die Leichen an Land praktisch, die da direkt an meinem Lassi-Shop, wo ich saß und meinen besten Erdbeer-Lassi hatte. Ja, das haben sie zwei vorbeigetragen, das ist irgendwie kurios. Ich saß da drin, Blue Lassi-Shop hieß der, glaube ich, oder Blue Lassi, irgendwie so in der Art, ist auch bei Lonely Planet als Highlight vermerkt. Ich saß da drin, genieße meinen Strawberry Lassi, lassen mir auf der Zunge zergehen und dann tragen die dann mehrere Leichen da an einem vorbei. Das gehört da einfach mit dazu, ja. Das ist diese Stadt. Ja, also das ist irre. Und was auch ganz interessant ist, also dieser Fluss ist heilig und also die Menschen, die baden da drin, die waschen sich da drin, die waschen, glaube ich, auch ihre Kleidung da drin. Und das, obwohl da auch Leichen drin schwimmen, das ist. Also ich empfand es als mehr oder weniger als Kloake, weil da die Abwässer von der ganzen Stadt vermutlich reingelassen werden, ja. Aber die Leute haben, ich vermute, dass ein Großteil der Menschen dort eben keine Dusche hat, keine Waschgelegenheit im Haus, kein fließend Wasser. Und die müssen sich dann eben im Fluss auch zum Teil waschen. Ja, das ist einfach ein ganz anderes Leben. Da bist dann als verwöhnter Westler schon nochmal ordentlich geerdet, wenn du da rumläufst, oder? Ja, ich memme ja hier schon rum, wenn ich kaltes, also jeden zweiten Tag haben wir kaltes Wasser in der Dusche, ja. Und ja, ich bin der totale Warmduscher, ja, und ich mag keine kalte Dusche, ja, und ich jammer dann immer rum mit der kalten Dusche, aber die haben gar kein Wasser, ja. Ja. Wir müssen mehr dankbar sein für das, was wir machen. Mal zufriedener sein. Ich war immer der Oberunzufriedene, ja. Ich glaube, ich komm zurück und ich schwebe in meiner Zeit. Das ist ein interessantes Stichwort. Ich habe dich das ja vorhin schon gefragt, vielleicht für die Hörer. Wir hatten hier einen sehr bedauernswerten Verlust von Audiodaten und haben über Teile dessen, was wir gerade hier besprechen, schon mal gesprochen. Und da habe ich vorhin mal ja kurz die Frage gestellt, ob denn für ein Inder oder für die Inder, die du erlebst, ob du vermutest, dass deren Hamsterrad dasselbe ist wie bei uns. Ich glaube, dass für einen Inder dieses Hamsterrad noch viel schrecklicher ist als für die meisten Leute in Deutschland, weil in Indien geht es einfach um die menschlichen Grundbedürfnisse. Es geht darum, etwas zu essen zu haben, sauberes Wasser zu trinken. Es geht darum, eine Behausung zu haben, nicht im Freien schlafen zu müssen, was viele Menschen tun. Es geht darum, eine medizinische Grundversorgung zu haben. Darum geht es in Indien. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und in Deutschland ist es sehr leicht, aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Man muss einfach seine Ansprüche für eine Zeit lang mal runterschrauben, zum Beispiel kein Auto zu haben, eine kleinere Wohnung zu haben, nicht so oft auszugehen und sich einfach ein Geld auf die Seite zu legen. Und schwuppsdiwupps hat man dann ein bisschen Geld auf der Seite und kann sich eben mal eine Auszeit gönnen. Ein Inder, der kann das nicht. Ja. Deshalb eindeutig für den Inder ist es ein Hamsterrad. Wenn er versucht auszubrechen, bricht ihm das Genick wahrscheinlich. Wäre mal interessant zu wissen, ob die Inder, also es gibt ja auch besser gestellte Inder, ist ja nicht jeder Inder, der ums Überleben kämpft. Ich meine, es gibt ja auch dort Informatiker und Ärzte und was weiß ich. Aber es wäre mal interessant zu wissen, ob die das auch so empfinden, dass sie Freiheit haben oder ob die auch das Gefühl haben, eigentlich eingespannt zu sein gegen ihren Willen. Nochmal zu dem gut ausgebildet sein und so weiter. Es gibt in der Tat viel gut ausgebildete Inder. Aber es ist für die Inder sehr schwierig, in Indien eine gut bezahlte Stelle zu bekommen, selbst wenn sie gut ausgebildet sind. Habe ich mir sagen lassen. Deshalb gehen auch so viele dann ins Ausland. Okay. Und was war jetzt gerade das andere noch, was du gesagt hast? Ja, ob dann so jemand, der dann es vielleicht geschafft hat, aber zufriedener ist mit dem Erreichten. Ich vermute, es ist überall gleich. Ich glaube, diesen Zusammenhang stellt man erst durch einen Vergleich her. Wenn man verschiedene Dinge gesehen hat. Nur dann kann man vergleichen, glaube ich. Und sowas kann man durch Reisen sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn ein Inder vielleicht in Land wie in Deutschland nach Deutschland kommt, dass er dann sich denkt, Mensch, wie lebe ich hier eigentlich in Indien, ja? Okay. Wir hatten ja jetzt beim letzten Mal, und auch das ist jetzt nochmal ein Rerun, weil es einfach so großartig war, ja? Wir hatten beim letzten Mal über dein Meditationsbuch gesprochen. Wie heißt es nochmal? Ja. Sag's uns. Meditieren in 3 Minuten. Meditieren in 3 Minuten, genau. Ja. Und du hast ja bisher leider noch keinen Yogi gefunden, bei dem du jetzt Schweigemeditation üben würdest. Ja. Aber und du hast es so toll gemacht, du musst es einfach nochmal machen. Ja, ich hatte dich gefragt, ob es Meditationen gibt, die du uns empfehlen kannst. Und du hast 2 Meditationen für uns. Ja, es sind 2 Übungen. Und bei der ersten Übung geht es einfach nur darum, dass man seine Augen schließt, in einer bequemen Position sich befindet. Ich mache das gleich mal wieder mit, ja? Also ich schließe die Augen. Also genau, aufrechte Position, sodass dass du gut atmen kannst, ja? Also viele machen das ja in diesem Lotus-Sitz, ja? Also ich glaube aber nicht, dass man diesen Lotus-Sitz braucht. Einfach so, weil ich kann ja nicht, der schmerzt bei mir. Ja, deshalb einfach nur so, dass man bequem sitzt und auch gut atmet. Ich mache das jetzt auch mal. Ich setze mich jetzt hier hin. Genau. Und also alle, die das jetzt hören, machen das auch. Ich möchte jetzt in dieser Vorstellung baden, dass hunderte von Menschen, wenn nicht gar tausende, sich in diesem Augenblick, also wenn sie das hören, bequem hinsetzen. Ja, du musst jetzt mal aufhören zu babbeln, weil jetzt spricht dann nur noch ich, ja? Okay, ich meditiere ab hier. Also die Augen schließen. Ich muss jetzt auch so eine meditative Stimme, glaube ich, bekommen. Oh ja, mach eine meditative Stimme, komm. Du hörst jetzt auf zu babbeln. Du hörst auf zu babbeln. Das geht nicht, das ist genetisch bedingt, aber ich versuch's. Also, Wir schließen jetzt die Augen. Also, wir schließen die Augen. Also, okay, ich sag dir mal, als Yogi bist du scheiße. Okay. Also, wir schließen die Augen. Und atmen ganz normal. Ein und aus. Und konzentrieren uns nur auf den Atem. Und denken an nichts. Und wenn ein Gedanke kommt, wisch ihn einfach weg. Ganz sanft. Und kehre wieder zurück zu deinem Atem. Übertreibe es nicht, Dirk, mit deinem Atem. Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich auf unbegrenzte Zeit. Genau, ich bin jetzt ab hier eine Stunde mit Atmen beschäftigt. Wir können das ausdehnen, lieber Hörer, du bist jetzt in der U-Bahn, die U-Bahn verspätet sich, du atmest ein, du atmest aus. Also es geht einfach nur darum, dass man sich nur auf seinen Atem konzentriert und alle Gedanken, die sonst in den Kopf kommen, dass man die einfach wegwischt. Wie ein Bild auf dem iPhone, dass man einfach hin und her wischt. Und den Atem zählt, oder wie war das? Ja, genau, den Atem zählt. Einatmen 1, ausatmen. Einatmen 2. Und da darf man sich nicht dran verzählen. Also ich verzähle mich wahnsinnig oft, weil das, wenn man sich nur auf das Atmen konzentriert, dann ist das Zählen wahnsinnig schwierig. Selbst wenn es nur zählen bis 5 ist. Und dann versuchen mal beim Atmen an nichts anderes zu denken, als nur an das Atmen. Also es ist wahnsinnig schwierig, weil, also mir kommen da immer dann irgendwie in Gedanken, ah, ich muss noch meinen Reisepass irgendwo verstauen und habe ich genügend Geld, muss ich zum Geldautomaten und so weiter. Also es kommen einem wahnsinnig viele Gedanken, einfach mal seine Gedanken zu klären und nicht auf das andere Zeug zu hören. Und jetzt die zweite Aufgabe. Ja. Machen wir jetzt auch zusammen. Jawohl. Also wieder eine entspannende Position einnehmen und dann Augen schließen, ganz normal atmen und sich fühlen, als ob man im Kino wäre. Im Kino, wo man seine eigenen Gedanken beobachtet. Das heißt, du sitzt da, die Vorstellung geht los. Und du siehst deinen ersten Gedanken. Mich zwickt's im linken Fuß. Und denkst dir, ah ja, das war mein erster Gedanke. Du zählst auch diesen Gedanken. Linker Fuß zwickt. Und dann wischst du diesen Gedanken wieder weg, wie im iPhone. Zack. Und wartest, bis der nächste Gedanke kommt. Dann ist es vielleicht, muss morgen Frühstück machen für meine Kinder, um 7.30 Uhr aufstehen. Gedanke 2. Und wieder wegwischen. Und wenn du dann dadurch bekommst du eine Distanz zu deinen Gedanken und kannst diese Gedanken besser kontrollieren. Zum Beispiel, ich habe das einmal, also ich bin jetzt nicht der Ober-Yogi, ja. Ich habe es nur gelesen, ja. Ich habe es dann einmal versucht, im Zug zu machen. Wir waren da beim Nachtzug und es war die Hölle, ja. Es sind so 3 Stockbetten. Wo war ich denn? Ich war in der Mitte, ja. Unter mir eine Inderin, oh, und über mir weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall, alle haben geschnarcht. Ich habe Oropax drin gehabt und da hat ein Handy 2 Stunden lang geklingelt. Und ich habe es alles nur gedämpft gehört, ja, aber das war trotzdem so laut, dass ich es trotzdem gehört habe. Und ich habe mir dann versucht, meine Gedanken zu kontrollieren. Nein, ich nerv jetzt das Schnarchen nicht. Ich wisch das Schnarchen einfach weg. Und dann nach 2 Minuten muss ich dann noch denjenigen finden, wo das Handy dauerhaft geklingelt hat. Ich glaube, es war ein Wecker, ein Handywecker oder sowas. Ja, bis ich dann wieder einschlafen konnte. Hast du demjenigen beim Aufwachen geholfen, ja? Ja, ja. Also ich bin noch absolut in der Übungsphase, ja. Ja, aber ich meine, ja gut, du hast deine Chance verpasst. Du bist jetzt aus Indien raus. Das heißt, du kannst zumindest mal keinen indischen Yogi mehr finden, der dir hilft. Ja, aber in Nepal gibt es ja ganz viele Buddhisten. Ich kann ja mal bei denen vielleicht so. Ich bin ja noch 7 Tage in Kathmandu, da habe ich noch nichts vor. Werde ich wahrscheinlich ein bisschen klettern gehen oder so, aber vielleicht gehe ich da auch irgendwie mal so ein Kloster und mach da mal so mit. Ah, klettern gehen ist ja auch so ein schönes Stichwort. Du bist vollständig im Training, oder? Jeden Tag eine Liegestütze. Ja, ja, eigentlich schon, ja. Ich wollte es ja immer am Stück weitermachen. Das mittlerweile schaffe ich es nicht mehr ganz am Stück. Ich mache jetzt immer 50 Liegestützen schnell, also ganz schnell. Mhm. Und das ist nicht so anstrengend. Ich mache die auch immer schnell. Meine Frau kann die gar nicht sehen, so schnell mache ich die. Ja, so ist bei mir. Und die restlichen dann über 50, die mache ich dann langsam. Also in zwei Einheiten mache ich es jetzt. Okay. Aber trotzdem habe ich irgendwie, ich habe an Gewicht zugelegt. Heute ist hier so eine Waage, ich hoffe, die geht falsch. Ich habe jetzt 90 Kilo und es sind irgendwie 5 Kilo mehr als bei der Abreise. Ich hoffe, das ist reine Muskelmasse oder Gehirnmasse, dass ich vielleicht im Gehirn an Erfahrungen, ja, das muss ja irgendwo gespeichert werden. Das ist der Bart. Das ist der Bart. Ja, ich weiß nicht. Genau, jetzt, ja. Du hast so ein 5 Kilo Männlichkeitssymbol im Gesicht. Ja, siehst du das? Ich halte es mal ganz nah hier an meine Kamera ran. Ja, sieht ein bisschen räudig aus, aber ja. Räudig? Kannst mal durchkämmen. Mal gucken, was da drin so lebt. Noch nicht. Aber es hat aufgehört zu kratzen. Also so nach 5 Tagen oder 7 Tagen kratzt es. Und dann so ab dem 12. Tag kratzt es dann nicht mehr. Ich komme nie in diesen Punkt. In dem Moment, wo mein Bart anfängt, mich zu kratzen, sieht er auch den Bartschneider. Wobei, ich habe ja gesehen, du hast ja mehrere Male Menschen mit scharfen Messern an deine Gesichtshaut gelassen. Ja, einmal war ich beim Barbier. Das war in Mumbai noch. Ja, das war sehr cool, ja. Also das war, also der massiert dann auch und dann noch irgendwie, also alles, und Gesichtsmassage, ja, also ist herrlich, ja. Und dann noch Aftershave und es ist so eine richtige Zeremonie. Und hat 30 Rupien gekostet, was umgerechnet circa 40 Cent sind. Okay. Ist krass, gell? Ja, du kannst ja mal mit den Ersparnissen von deinem durchschnittlichen Arbeitsjahr, kannst du in Indien ziemlich lange über die Runden kommen, oder? Musst nur damit leben, dass du halt neben dem Fluss wohnst. Ja, und mit dem Lärm musst du klarkommen, ja, mit der Luft. Aber wenn du damit klarkommst, dann, und wenn du damit klarkommst, dass du wahrscheinlich dass deine Lebenserwartung um 10 Jahre sind, dann ist Indien Land für dich. Okay. Wobei, außerhalb der Städte wird es doch da auch schön sein. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ist halt ländlich, da gibt es dann halt. Es gibt dann halt keinen Supermarkt, wo man alles bekommt. Gibt's da nicht. Gibt's auch in der Stadt nicht. Mit sowas muss man dann halt klarkommen. Und viel Geduld und Zeit mitbringen. Also, deshalb meditieren die ja wahrscheinlich auch. Genau, während du auf den Klempner wartest, ich schiebe den Gedanken weg, das Klo geht nicht, ich schiebe den Gedanken weg. Kaltes Wasser in der Dusche, ich fühle keine Kälte. Ja, genau. So wird's sein. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt ist es ja bei dir, 1 Uhr nachts? Es seid ja immer noch so ungerade unterwegs. Ich habe heute mal Google gefragt, wie viel Uhr es eigentlich bei dir ist, und es ist immer noch irgendwie eine halbe Zeitzone dabei. Nee, ich glaube, mittlerweile ist es so, dass sogar eine Viertelstunde sind wir jetzt. Also die Nepalesen haben noch mal eine Viertelstunde anders wie die Inder. Das heißt, warte, ich google es mal schnell. Jetzt ist es 1.48 Uhr momentan hier. Oh. Wie spät ist bei dir? 21.03 Uhr. 21.03 Uhr. Das heißt, das sind, ist irgendwas ganz Krummes. Ja. irgendwas ganz Krummes. Weiß ja. Jedenfalls kein Mensch mehr. Ich weiß nur, es ist bei dir echt spät und du bist wahrscheinlich auch inzwischen echt müde. Okay, danke, dass du jetzt einfach nochmal gerade dich hingesetzt hast und mit mir den Teil eingespielt hast. Es war einfach zu gut, um es nicht aufzunehmen. Und, yeah, danke. Ja, ich wünsche dir einfach noch eine geniale Zeit bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auch schon darauf. Ich habe mein ganzes Equipment dabei. Das heißt, dann können wir praktisch von San Francisco nach, wo wirst du dann sein? Kathmandu oder wo? Genau, Kathmandu, ja. Kathmandu. Mal versuchen, ob wir so ein Ferngespräch machen können.